Eine Schamanin? Fürs Erste folgen wir dem landläufigen Bild, wie es der Religionswissenschaftler Mircea Eliade, der die Woodstock-Generation mit seinem Buch »Schamanismus und archaische Ekstasetechnik« begeisterte. Seine Gleichung, Schamanismus gleich Technik der Ekstase, hat sich zwar als deutlich zu einfach erwiesen, wie auch sein ganzes Buch Kritik einstecken musste, doch Eliade bezeichnet Schamaninnen und Schamanen auch als die großen Spezialisten für die menschliche Seele. Deshalb dürfe Schamanismus keinesfalls mit Religion verwechselt werden, denn wo das Los der Seele selber nicht berührt ist, schreibt Eliade, haben Schamanen nichts verloren. Man müsse in ihnen vor allem eins sehen: Seelengeleiter. Eliade nennt sie beim griechischen Namen Psychopompoi. Der Religionswissenschaftler schreibt, Heilender und Psychopomp, das ist der Schamane, weil er die Techniken der Ekstase kennt, das heißt, weil seine Seele ungestraft den Körper verlassen und in sehr großen Entfernungen umherschweifen, weil sie in die Unterwelt hinabdringen und zum Himmel steigen kann. Lauschen wir Eliade weiter, um zu verstehen, warum er vor allem die 60s und 70s für Schamanismus begeisterte. Durch sein eigenes Ekstaseerlebnis kennt er die Reisewege in den außerirdischen Regionen. Die Gefahr, sich in diesen verbotenen Regionen zu verirren, bleibt immer groß. Doch geheiligt durch die Initiation und mit seinen Schutzgeistern bewährt, vermag der Schamane als einziges menschliches Wesen dieser Gefahr zu trotzen und sich in die Abenteuer einer mythischen Geografie zu begeben. Wohnen wir einer schamanischen Seance, einer Kamlanje, bei? Wir folgen dem Bericht des russischen Ethnographen Arkadi F. Anisimov aus dem Jahr 1931, der eine Gruppe Ewenken an einem Nebenfluss des Jenisais in Sibirien besucht hatte. Wir geben seinen Bericht in geraffter Form wieder.